Kundgabe 736. Empfangen durch Bertha Dudde am 7. und 8.1.1939. Begriff Gnade. Welten werden vergehen und die Sonnen ihren Schein verlieren. Die Gnade Gottes aber wird sich herabsenken ewig und unveränderlich auf seine Geschöpfe. Denn was aus ihm hervorgegangen ist, geht auch den Gang der Vollendung. Und ohne die göttliche Gnade ist der Weg nimmermehr zurückzulegen. Daher ist alles so unendlich weise eingerichtet, dass das Wesen von dem Strom göttlicher Gnade erfasst wird, wenn nur dieses Selbst sich nicht widersetzlich vom Zustrom der Gnade entfernt. Wer in der Gnade lebt, wird den Weg der Vollendung ohne Mühe zurücklegen können. Doch wer sie zurückweist, wird Hindernisse über Hindernisse zu überwinden haben. Seine Seele wird nicht die Kraft finden, sich zu befreien. Und ohnmächtig wird der Geist in ihr schlummern, ungeweckt zur Selbstentfaltung, weil ohne die göttliche Gnade das Werk der Befreiung für die Wesen zu schwer ist. Wenn nun also zur Erlösung die Gnade Gottes Grundbedingung, das heißt, unerlässlich notwendig ist, so ist nun auch verständlich, wie sehr der Gottheit Wirken dahingeht, den Wesen den Begriff der Gnade eingehend zu erklären. Denn es sind gewissermaßen unbegrenzte Möglichkeiten, die den nach Vollendung strebenden Wesen geboten werden, um ihr Ziel zu erreichen. Die ewige Gottheit hat in ihrer unendlichen Liebe und Weisheit sehr wohl bedacht, welch überaus schweren Kampf dieses zu bestehen hat. Doch ist dieser Kampf nicht zu umgehen, soll eine Entwicklung zu gottähnlichem Wesen sich vollziehen, das in allem gleich vollkommen sein soll, wie der Vater im Himmel selbst vollkommen ist. Ein Ringen aus eigener Kraft, um diesen Vollkommenheitszustand zu erreichen, würde bei dem Gegeneinfluss der bösen Macht nicht sehr erfolgreich sein. Denn letztere ist stärker und es könnte das Wesen nicht genügend Widerstand bieten. Und so steht Gott denen bei, die sich zu ihm bekennen, die in sich das Verlangen tragen nach der Vereinigung mit Gott, bewusst oder unbewusst, und das in jeglicher Art. Die Hilfe zum Aufstieg zu Gott, so müsste alles das heißen, was unter dem Begriff Gnade den Menschen zugänglich gemacht wird. Es erfasst der Mensch nicht die Bedeutung des Wortes in seiner ganzen Tiefe. Überall und zu jeder Zeit kommt die Hilfe Gottes dem Wesen entgegen und will nur erfasst werden. Ein inniges Gebet um den Beistand Gottes lässt ihm diesen in aller Fülle zuteil werden, und darum kann der Mensch mit vollem Vertrauen sich seiner Seelenarbeit hingeben. Denn er wird, wenn er gläubig ist und sich hilfeflehend an den Vater im Himmel wendet, so voller Gnade sein, dass ihm höchster Erfolg gesichert ist. Er wird in der göttlichen Gnadensonne stehend, überaus leicht die gefährlichsten Klippen umschiffen und die beschwerlichsten Wege mühelos zurücklegen. Es wird seine Seele die Lockerungen der Fesseln spüren. Der Geist wird rege werden und die Hülle durchbrechen und sich endlich mit dem Liebegeist aus Gott vereinigen. Und alles nur durch die göttliche Gnade, die sich ein jedes Wesen erbitten kann, die nie begrenzt von Gott ausgeteilt, sondern ungemessen empfangen werden kann von jedem, der sie nur begehrt. Der göttliche Schöpfer fordert von seinen Geschöpfen eine Höherentwicklung in großem Maß. Er gibt aber gleichzeitig ihnen die Weisungen und Mittel an die Hand, dass sie dem Wunsch des Schöpfers nachkommen können. Somit ist wiederum das Werk an sich nicht schwer, wenn nur der Wille das Gleiche anstrebt, denn dem Willen des Wesens gebietet der Herr nicht. Diesen zu gestalten ist allein ihm selbst überlassen, doch kann auch da das Gebet um die Gnade Gottes kräftige Hilfe gewähren. Denn Gottes Liebe ist überall tätig, wo ein Wesen sich ihm zuwendet und teilt die Gnaden aus unbegrenzt, auf dass das unvollkommene Wesen stets und ständig einen Rettungsanker weiß, den es in der Not und Gefahr ergreifen kann. Und nimmer wird ein bittendes Wesen ohne Hilfe gelassen werden, das sich sehnet nach göttlicher Gnade. Und es werden zahllose Wesen die Gnade Gottes an sich verspüren, solange sie willig sind zu empfangen. Lebendiger Glaube und tatkräftige Liebe lassen ihnen Ströme der Gnade Gottes zufließen. Immer wird Gott hilfsbereit dem Wesen entgegenkommen, um ihm den Weg nach oben zu erleichtern, um es zu schützen vor der Macht des Bösen und ihm den Zusammenschluss mit dem ewigen Liebegeist zu sichern. Denn wahrlich sage ich euch, spricht der Herr, euer Leid wird gering sein auf Erden, so ihr euch nur meiner Gnade bedienet. Ihr werdet die höchste Höhe erreichen können und in unmittelbarer Fühlungnahme zu mir treten, und eure Seele wird schweben im Licht. Amen.